Der Korso war, das war schon unter Spazierweg auf der Sieberger Hauptstraße. Und zwar hat der von der Lichtbildbühne angefangen bis zur Olympiakino. Das war der Korso. Ja? Weiter ist nichts mehr gewesen. Und das war dann mehr für die Jugendlichen. Das war für die Jugendlichen. Das war schon bei der Jugend. Da haben wir schon, da haben wir schon auf die Marl geschaut und so. Da haben wir schon. Das ist ja der, was der Hauptstraße. Und die Marl hat aber Socken fallen lassen, bis er geschmiert hier.